Meine Welt ist zu grau, komm, mach sie etwas bunter. Besorg dir Farbe, denn sonst geht sie unter. Leg die Waffen weg und fang an zu verhandeln und Menschen, die dir nah sind, gut zu behandeln. Du musst dich verwandeln. Wenn nicht jetzt, wann willst du dann handeln? Du musst lernen zu verzeihen, deine Fehler einzusehen, auch wenn die Erde bebt, nur auf einem Bein zu stehen. Geh bewusster mit dir selbst um, bringe dich nicht selbst um, schenke dir ein Lächeln und geh einmal um die Welt rum. Zeige, wer du bist, zeige keine Angst, zeige keine Schwäche, zeige das, was du kannst. Denn deine Welt ist so grausam, komm, mach sie bunter, das bewirkt Wunder. Wenn sie dich bewundern, dann darfst du dich nicht wundern. Denn, ey, das wird schon alles seinen Grund haben. Deine Welt kann so schön sein. Ja, die Welt ist verborgene Schönheit. Wie ein Schatz, nur den Umriss musst du ausgraben und die dann wie ein Mandala ausmalen. Denn deine Welt kann so schön sein. Ja, die Welt ist verborgene Schönheit. Wie ein Schatz, nur den Umriss musst du ausgraben und die dann wie ein Mandala ausmalen. Du kannst stolz auf dich sein, Digga, guck, wo du jetzt bist. Jetzt ist deine Welt nicht mehr so hässlich. Doch vergess nicht, sie erpresst dich. Du musst Farbe nachstreichen, wenn sie weg ist. Denn nach dem Abwärts geht es wieder aufwärts. Und wenn du ehrlich bist, es ist die Arbeit auch wert. Denn jetzt schau mal in die Zukunft, mein Freund. Deine Fußstapfen, Treter sind sichtlich erfreut. Weil das Land so sehr blüht wie schon lange nicht mehr. Das Militär holt die Hand vom Gewehr. Denn der Feind kommt zu dir, will den Krieg nicht mehr. Und keine Patrone ist ein Leben wert. Lass die Sonne in dein Herz, mach dein Leben zu einem Mandala. Leg die Steine aus dem Weg für den Wanderer. Mach es so lang, bis es jeder versteht. Mach es so lang, bis die Welt nicht mehr dreh. Deine Welt kann so schön sein. Ja, die Welt ist verborgene Schönheit. Wie ein Schatz, nur den Umriss musst du ausgraben und die dann wie ein Mandala ausmalen. Denn deine Welt kann so schön sein. Ja, die Welt ist verborgene Schönheit. Wie ein Schatz, nur den Umriss musst du ausgraben und die dann wie ein Mandala ausmalen.